Er stand, sah hin und traute seinen Augen nicht. Die Tür, die Wohnungstür, die vom Vorzimmer ins Treppenhaus führte, dieselbe, an der er vor kurzem geschellt und durch die er hereingekommen war, stand offen. Eine ganze Handbreit offen. Weder das Schloss war zu, noch der Riegel vor. Die ganze Zeit. Die Alte hatte hinter ihm nicht abgeschlossen. Vielleicht aus Vorsicht. Aber mein Gott, er hatte doch später Lisaveta gesehen. Und wie war es möglich, nicht auf den Gedanken zu kommen, dass sie doch irgendwie hereingekommen war? Sie war doch nicht durch die Wand gekommen. Er stürzte zur Tür, schloss sie und schob den Riegel vor. Aber nein, das ist wieder nicht das Richtige. Ich muss fort, fort! Dann zog er den Riegel zurück, öffnete die Tür und lauschte ins Treppenhaus. So stand er lange und horchte. Irgendwo weit unten, wahrscheinlich unten im Torweg, schrien laut und kreischend zwei Stimmen, stritten sich und schimpften. Was haben die nur? Er wartete geduldig. Endlich wurde mit einem Male alles still, wie abgeschnitten. Sie waren offenbar fortgegangen. Er wollte schon hinaustreten, aber plötzlich öffnete sich geräuschvoll ein Stockwerk tiefer eine Wohnungstür. Jemand begann, die Treppe hinabzusteigen und summte irgendetwas vor sich hin. »Wie laut sie alle sind«, ging es durch seinen Kopf. Er zog die Tür wieder zu und wartete. Endlich war alles still, keine Seele zu hören. Schon war er zur Wohnungstür herausgetreten, als er plötzlich wieder Schritte vernahm. Diese Schritte kamen von weit her, von der untersten Treppe, aber er erinnerte sich später noch sehr gut und deutlich, dass er schon beim ersten Schritt damals aus irgendeinem Grunde den Verdacht hatte, dass man unbedingt hierher in den vierten Stock zu der Alten komme. Warum? Klangen die Schritte etwa so sonderbar? So bedeutungsvoll? Es war der schwere, gleichmäßige Schritt eines Menschen, der keine Eile hat. Den ersten Stock hat er schon erreicht. Nun steigt er weiter die Treppe herauf. Deutlicher und deutlicher hört man es. Er vernahm das schwere Atmen des Kommenden. Nun ist er schon im dritten Stock. Er kommt hierher. Und plötzlich war es Raskolnikow, als sei er versteinert, wie im Traum, wenn man verfolgt wird und die Mörder schon ganz nahe hinter einem sind, dass man aber wie angewachsen dasteht und kein Glied rühren kann.